Ich habe meinen Vortrag auf 7 Punkte konzentriert, die hier im Heft der Hellen Panke angegeben sind, und beginne jetzt mit Punkt 1 zum Begriff der politischen Utopie. Der Begriff politische Utopie wird heutzutage in der Regel mit einer negativen Bedeutung besetzt. In der Umgangssprache bedeutet das Adjektiv utopisch zumeist so viel wie übersteigert, unrealistisch, exzentrisch, eskapistisch etc. Mit ihm wird ein Denken denunziert, das Projekte entwirft, die angeblich scheitern müssen, weil ihre realitätsblinden Urheber die konkreten Voraussetzungen ihrer Verwirklichung nicht berücksichtigen. Gerade das Absehen von diesen restriktiven Bedingungen macht diesem Utopieverständnis zufolge den Kern des utopischen Phänomens aus. Im Bereich der Philosophie und der Sozialwissenschaften herrscht zwar auch ein pejoratives Utopieverständnis vor, doch Utopisten tut man hier nicht so leichtfertig als realitätsferne Träumer ab. Vielmehr stigmatisiert man sie, besonders im konservativen Wissenschaftsspektrum, als Feinde einer offenen Gesellschaft, um einen Ausdruck Karl Poppers aufzugreifen. Offenbar haben sich die Kritikmuster, mit denen in breiter Front versucht wird, die politische Utopie unter Totalitarismusverdacht zu setzen und damit zu diskreditieren, gleichsam verselbstständigt. Poppers Die offene Gesellschaft und ihre Feinde ist ein beredter Beleg für diese These. Ihr Gegenstand, die politischen Utopien seit Platon und Thomas Morus, ist oft bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt oder wird kaum noch wahrgenommen. Noch weniger umstritten als ihre soziopolitische Stoßrichtung ist der Begriff der Utopie selbst. Das Konzept, das ich meinen Ausführungen in Anlehnung an Norbert Elias zugrunde lege, geht von der Prämisse aus, dass politische Utopien Fiktionen innerweltlicher Gemeinwesen sind, die sich entweder zu einem Wunsch oder einem Furchtbild verdichten. Ferner sind sie, darauf habe ich schon hingewiesen, unlösbar mit Sozialkritik verbunden, ohne die antithetische Gegenüberstellung mit dem, was an den soziopolitischen Verhältnissen kritikwürdig erscheint, verlöre die politische Utopie ihre Identität. So gesehen können metaphysische oder jenseitige Visionen wie das Paradies oder das goldene Zeitalter ebenso wenig als politische Utopien gelten wie bloße Traumassoziationen, Märchen, chiliastische Heilserwartungen, Mythen oder Projektionen und Hochrechnungen vergangener oder gegenwärtiger sozialer Trends. Politische Utopien im hier gemeinten Sinn sind aber auch nicht gleichzusetzen mit Antizipation technischer Art wie der Science Fiction oder sozialwissenschaftliche Prognostik, wie sie etwa zum Teil jedenfalls der Marxismus oder die Futurologie beabsichtigen. Ebenso ist die hier gemeinte Utopie als eine relativ konsistente Fiktion idealer Gesellschaftsformation zu trennen von Ernst Blochs Prinzip Hoffnung oder Karl Mannheims Utopiebegriff. Beide lösten die Utopie in ihrer ursprünglichen, auf Platon und Morus zurückgehenden Gestalt auf. Bloch nahm sie in die Ontologie bzw. Anthropologie zurück und Mannheim knüpft in seiner Verbindung von Revolution und Utopie nicht an Morus, sondern eher am vorutopischen Chiliasmus der Wiedertäuferbewegung in der frühen Neuzeit an. Die Konkretion des Bedeutungsgehalts der politischen Utopie entzieht sich aber auch dem Zugriff einer bloß formalen Definition. Sie ist dechiffrierbar allein aus dem historischen Zusammenhang heraus, innerhalb dessen ihre verschiedenen Varianten entstanden. Dies vorausgesetzt kann das Muster der politischen Utopie verdeutlicht werden, wenn man 2 Dimensionen ihres Bedeutungsgehaltes berücksichtigt. Einerseits ist ihr überschießender Gehalt, der uns heute auf einer normativen Ebene noch unmittelbar anspricht, herauszuarbeiten. In diesem Sinne gilt es, die überzeitlichen Dimensionen und Implikationen der politischen Utopie zu benennen. durch die sie ihre Identität gewinnt. Andererseits wird aber auch ihr epochenspezifischer Charakter betont werden müssen, der auf die jeweils veränderten Strukturprobleme der Gesellschaft und den Stand der Entfaltung der Produktivkräfte verweist, auf den sie reagiert. Die Identität der politischen Utopie in der Mannigfaltigkeit ihrer historischen Erscheinungsformen sichtbar zu machen, so möchte ich zusammenfassend feststellen, ist also gleichzusetzen mit der Bestimmung ihres Begriffs. Ich komme zu Punkt 2, Utopia als Leviathan in der Renaissance und der Reformation. Die politischen Utopien der Renaissance und der Reformation sind in der Zeit zwischen dem Beginn des 16. und Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden. Die soziopolitische Herausforderung auf die politischen Utopien von Morus, Campanella, André, Bacon und Winstanley reagierten, ist die Konstituierung des frühneuzeitlichen Staates und das Eindringen kapitalistischer Prinzipien, vor allem in die Sphäre der landwirtschaftlichen Produktion. Worauf diese Utopisten reflektierten, war die Frage, wie das Gemeinwesen aussehen soll, das die erkennbaren Missstände der europäischen Gesellschaften der frühen Neuzeit vermeidet. Im Schatten der Politeia des Platon stehend und sie zur gleichen Zeit doch charakteristisch modifizierend, machen sie auf den heutigen Betrachter einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits haben die politischen utopischen Gemeinwesen der frühen Neuzeit eindrucksvolle soziale Errungenschaften aufzuweisen, die zum Teil bis auf den heutigen Tag nicht verwirklicht sind. Sie reichen von einem 4 bis 6 Stunden umfassenden Arbeitstag, einer Welt ohne Arbeitslosigkeit, materielles Elend und Ausbeutung, über das Recht geistig-kultureller Weiterbildung für alle, bis hin zu humanen Arbeitsbedingungen, einem fortschrittlichen Schulsystem und einer unentgeltlichen Kranken- und Altersversorgung. Gegen die scholastischen Doktrinen gewandt, öffneten sie sich gegenüber den modernen Naturwissenschaften und reflektierten deren praktische Anwendung als Technik. Gegen die Verschwendung von Adel und Kirche setzten sie das strikte Verbot der Luxuskonsumtion und der Vergeudung materieller Güter. Und nicht zuletzt spielten sie mit der Ausnahme Bacons das Gemeineigentum gegen die kapitalistische Verwertung des Privateigentums aus, in der Hoffnung, den sozialen Konflikten ein Ende zu setzen. Verglichen mit den Fantasiebildern einer besseren Welt, die hinter ihnen lagen, verfügten ihre utopischen Konstrukte über einen beträchtlichen Realitätsgehalt. Sie lehnten es ab, die politischen und sozialen Krisen ihrer Zeit durch eine Flucht in die Vergangenheit zu begegnen. In ihren utopischen Entwürfen gab es für Götter oder überirdische Wesen keinen sinnvollen Raum mehr. Die Menschen selbst werden weitgehend als Urheber ihrer eigenen gesellschaftlichen Einrichtungen dargestellt. Andererseits geht die Vernunft der Einzelnen ohne Rest in den utopischen Institutionen auf. Einmal konstituiert, stellen sie gleichsam eine Superstruktur dar, der das Individuum qua Individuum rigoros subsumiert wird. Es trifft zu, dass zum Beispiel Morus Utopia und Campanellas Sonnenstaat einem riesigen Kloster gleichen, das nach einer strikt militärischen Disziplin funktioniert. Tatsächlich perhorisiert die klassische Utopie mit dem sozialen Konflikt und der Konkurrenz den ihnen zugrunde liegenden Individualismus. Die Bewegungsfreiheit und der Tagesablauf der Einzelnen ist strikt reglementiert. Sie sind auf gemeinsame Gebräuche, Zeremonien und nicht selten auf einheitliche Kleidung festgelegt. Für die klassische Utopie stellte der berühmte englische Schriftsteller Herbert George Wells 1905 fest, ich zitiere, war Freiheit relativ nebensächlich. Tugend und Glück betrachtete sie offensichtlich als vollkommen von der Freiheit trennbar und darüber hinaus als viel bedeutender. Doch die moderne Anschauung, die verstärkt auf der Individualität und auf der Bedeutung der Einzigartigkeit beharrt, intensiviert stetig den Wert der Freiheit, bis wir schließlich die Freiheit als das Wesentliche des Lebens betrachten, ja, als das Leben selbst, Zitat Ende. Was den Geltungsanspruch der utopischen Konstruktionen dieser Epoche betrifft, so haben wir es mit den sogenannten Raumutopien zu tun. Der Begriff Raumutopie verdankt sich dem Umstand, dass die utopische Gegenwelt durch eine räumliche Distanz, in der Regel in Gestalt einer nur schwer zugänglichen Insel, von den gesellschaftlichen Verhältnissen getrennt ist, denen sie als Alternative dient. Ferner handelt es sich um hypothetische Gedankenexperimente, die nur bedingt den Anspruch erheben, verwirklicht zu werden. Für sie ist das Problem der praktischen Umsetzung ihrer Fiktion im Sinne einer Totalrevision der gesellschaftlichen Realität noch kein Thema. Daher folgt aus ihnen, sieht man einmal von Gerard Winstanley, am Ende dieser Epoche ab, auch keine politische Programmatik. Ich komme zu Punkt 3, von der Raum- zur Zeitutopie in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Utopien der Aufklärung von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ausbruch der Französischen Revolution 1789, wie sie sich bei de Fourny, bei Verras, bei Fénelon, bei Schnabel, bei Morelli, bei Mercier, bei Diderot und schließlich bei Restive de la Bretonne konkretisieren, nehmen zentrale Elemente ihrer Vorgänger auf, geben ihnen aber eine charakteristische Wende. Auch wenn das Inselmotiv, obgleich immer noch wirksam, allmählich seine Dominanz einbüßt und der dialogische Reisebericht durch andere literarische Medien wie den Fürstenspiegel bei Fénelon, den Verfassungsentwurf bei Morelli oder die Traumerzählung bei Mercier ersetzt wird, finden sich viele Topoi der älteren Tradition in den Aufklärungsutopien wieder. Die Kritik der bestehenden soziopolitischen Verhältnisse als Negativfolie der konstruierten Gegenwelt, die anti-individualistische Stoßrichtung des utopischen Ideals, die in der Regel auf dem kommunistischen Gemeineigentum basierende, gebremste Ökonomie, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern als stabilisierender Faktor des Gemeinwesens anstelle eines kontraktualistischen Konsenses, die Struktur der Regierungssysteme, der Religion, der Justiz und der Erziehung sowie die Stellung zu Krieg und Frieden im außenpolitischen Verhalten können ihre Vorbilder in den Utopien der Renaissance und der Reformation nicht leugnen. Doch darf diese Kontinuität nicht den Blick für bedeutsame Modifikationen dieses ursprünglichen Musters verstellen. Weil der frühneuzeitliche Staat mit seinen starken Institutionen das heimliche Vorbild der politischen Utopie seit Anfang des 16. Jahrhunderts, so beginnen nun die Aufklärungsutopien der absoluten Potestas der Fürsten den Boden zu entziehen. Im Namen einer normativ gewendeten Vernunft, Natur, die mit der Vernunft konvergiert, problematisieren sie jetzt Herrschaft als solche. Nicht zufällig entwerfen in dieser Periode de Fourny und Diderot die ersten staatsfreien bzw. anarchistischen Utopien. Der wichtigste Paradigmenwechsel jedoch lässt sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts beobachten. Das kontemplative Ideal des alten, von Platon geprägten Musters, dem eine rigide Antithetik zwischen Sein und Sollen entsprach, wird gleich in zweierlei Hinsicht unterlaufen. In der älteren Utopietradition entdeckte der Ich-Erzähler die utopisch statt utopische Gemeinwesen. Seine Rolle beschränkte sich darauf, möglichst authentisch dessen vollkommene Institutionen zu beschreiben, damit es dem Publikum leicht fällt, sich mit ihnen in eins zu setzen. Bei Fénelon, Schnabel und Restive dagegen werden die Entdecker des idealen Gemeinwesens zu deren Begründern. Die konstruktive und planende Rationalität, bisher auf das immanente Funktionieren der utopischen Gegenwelt beschränkt umfasst jetzt deren Gründungsakt und den damit verbundenen Zivilisationsprozess im Kleinen. Diese Tendenz wird zweifellos in Merciers Das Jahr 2440 zu Ende gedacht. Der utopische Staat ist nun Ausfluss des individuellen Traums des Ich-Erzählers, dessen Subjektivität nun als Demiurg der utopischen Gegenwelt in Erscheinung tritt. Durch Morellis Gesetzbuch der natürlichen Gesellschaft bereits vorbereitet, ersetzte Mercier zugleich die utopische Dimension des Raumes durch die der Zeit. Dieser Ablösung der Raum durch die Zeitutopie lag die Prämisse zugrunde, dass die Utopie zum künftigen Telos des historischen Prozesses erhoben wird. Die Erweiterung ihres Verwirklichungsmechanismus durch eine geschichtsphilosophische Begründung veränderte den Geltungsanspruch der politischen Utopie grundlegend. Sie hörte auf, ein bloß regulatives Prinzip zu sein, das die Einzelnen zu größerer Vollkommenheit anhält. Vielmehr erhebt sie den Anspruch, das in die Zukunft projizierte Ziel auch tatsächlich verwirklichen und eine konkrete politische Transformationsstrategie angeben zu können. Ich komme zu Punkt 4, die politische Utopie als Antwort auf den Industrialisierungsprozess. Dem Muster der Zeitutopie sind auch die wichtigsten utopischen Konstruktionen des 19. Jahrhunderts verpflichtet, wie sie von Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet, Bellamy, Morris, H.G. Wells und anderen konzipiert wurden. Aber zugleich zeigt bereits ihre Zeitdiagnose, dass sie auf eine welthistorisch neue Herausforderung zu reagieren hatten, den Prozess der Industrialisierung. Sie sahen sich der Tatsache gegenübergestellt, dass der vom Industrialisierungsprozess hervorgebrachte beispiellose gesellschaftliche Reichtum innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsformation nicht ausreichte, eine Verelendung zu beenden, deren Umfang und Grauenhaftigkeit gleichfalls eine historisch neue Qualität darstellte. Diese Herausforderung glaubten die politischen Utopisten des 19. Jahrhunderts dadurch gewachsen zu sein, dass sie zwar das Erbe der älteren Tradition antraten, zugleich reicherten sie es aber mit neuen Elementen an, die sie dem bereits erreichten wissenschaftlich-technischen Stand der Naturbeherrschung entlehnten. Was den politischen Utopien des 19. Jahrhunderts denn auch ihr unverwechselbares Profil verleiht, ist die Aufwertung von Natur, Wissenschaft und Technik, die zum eigentlichen materiellen Fundament der utopischen Konstruktion wird. Das Anwachsen des gesellschaftlichen Reichtums, das von der Industrialisierung erwartet wurde, machte nicht nur das Luxusverbot der älteren Tradition hinfällig, es liberalisierte auch den drakonischen Arbeitszwang, der zunehmend durch Konzepte selbstbestimmter Tätigkeit wie etwa bei Fourier ersetzt wurde. Neu ist auch die Konstruktion technischer Staaten. Gleichgültig, ob sie das utopische Gemeinwesen genossenschaftlich oder etatistisch dachten, gingen sie von der Erwartung aus, dass der Staat als innen- und außenpolitische Repressionsinstanz seine Zukunft bereits hinter sich habe. Die Herrschaft des Menschen über den Menschen auch in seiner demokratischen Form werde abgeschafft und durch die Verwaltung von Sachen ersetzt, so zum Beispiel Saint-Simon. Vor allem aber gaben sie der geschichtsphilosophischen Begründung der Zeitutopie eine neue Akzentuierung. Für sie war die Triebkraft nicht, wie im 18. Jahrhundert, vorwiegend die als welthistorisches Subjekt gedachte Natur, sondern die angewandte Naturwissenschaft als Technik. Die materialistische Wende in der Bestimmung der inneren Spannkraft des welthistorischen Fortschritts bestand darin, dass der mit industriellen Mitteln vorangetriebene gesellschaftliche Wohlstand erst die emanzipatorischen Potenziale zur Verfügung stellt, auf deren Verwirklichung die politischen Utopien des 19. Jahrhunderts spekulierten. Zugleich waren die meisten ihrer Autoren sich darüber im Klaren, dass nur eine Strategie des Überzeugens durch rationale Argumentation diesen Prozess der Umwälzung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften beschleunigen würde. Mit dem Rekurs auf Gewalt stünden, wie die Französische Revolution gezeigt habe, die materiellen Voraussetzungen der neuen Gesellschaft selbst zur Disposition. Ich komme jetzt zum Punkt 5, die Utopiekritik bei Marx und Engels und der bolschewistische Utopiediskurs. Bekanntlich setzte an dieser gewaltfreien Transformationsstrategie die Kritik von Marx und Engels an. Für sie waren die Konstrukte der utopischen Sozialisten antizipatorische Reflexe auf gesellschaftliche Verhältnisse, deren Widersprüche den Wunsch nach einer besseren Alternative hervorbringen. Da aber die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch unklar gewesen sei, gebe die konstruierte utopische Gegenwelt die zukünftige vollkommene Gesellschaftsformation nicht nur bloß spekulativ und verzerrt wieder, auch die angegebenen Mittel zur Erreichung dieses Ziels führten in die Irre. Insbesondere kranken die Analysen der utopischen Sozialisten an einer falschen Einschätzung der historischen Rolle des modernen Industrieproletariats bei der gesellschaftlichen Umwälzung. Diese Kritik war für die weitere Entwicklung des Sozialismusbegriffs folgenreich und, wie ich meine, fatal zugleich. Nicht nur Marx und Engels schwiegen sich von wenigen Andeutungen in der deutschen Ideologie und in der Kritik des Gotha-Programms abgesehen darüber aus, wie der vollendete Sozialismus der Zukunft im Einzelnen aussehen werde. Ebenso wichtig ist, dass ihre Utopiekritik von vielen späteren Marxisten als eine Art Bilderverbot aufgefasst wurde, als Verdikt, sich den Sozialismus gleichsam sinnlich und konkret vorzustellen, weil dies als unwissenschaftlich galt. Dass diese Perhorisierung der Utopie entscheidend mit dazu beitrug, den Marxismus zu dogmatisieren und ihn jener Qualitäten zu berauben, die sich einer ökonomistischen und deterministischen Verkürzung entziehen, ist kaum zu bestreiten. Die Marx-Engelsche Utopiekritik wirkte nachhaltig auf das Denken der europäischen Linken. Aber die war nicht einflussreich genug, um dem utopischen Denken vollständig den Boden zu entziehen. Tatsächlich schrieben die politischen Utopien der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts nicht nur das Emanzipationsprojekt ihrer Vorgänger fort, sondern sie radikalisierten es in einer Weise, die die Kühnheit der utopischen Konstruktion der Vergangenheit zu einem bloßen Vorspiel degradierten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet der bolschewistische Diskurs bis Mitte der 1920er Jahre einen starken Beleg für diese These bietet. Gemeint sind die beiden utopischen Romane Alexander Bogdanows »Der rote Planet« und »Ingenieur Manny«, die als authentischer Ausdruck des bolschewistischen Modernisierungsprojekts gelten können. Wie die politischen Utopien des 19. Jahrhunderts, so erhebt auch Bogdanows »Mars-Utopie« den Anspruch, an der Spitze des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu marschieren. Neu ist freilich, dass er im Bestreben der Menschen, mittels der Technik die Natur zu beherrschen, einen Kampf auf Leben und Tod sieht. Diese quasi militärische Unterwerfung der Natur läuft auf zwei Ziele hinaus: ihre rigorose Ausbeutung im universalen Maßstab und ihre Veränderung nach den Plänen der Menschen. Auch die Konzeption des neuen Menschen, seit Platon ein zentrales Thema aller politischen Utopien, erfuhr im Utopiediskurs der Bolschewiki eine radikale Zuspitzung. Nach Leo Trotzki wird der Mensch in der vollendeten kommunistischen Gesellschaft stärker, klüger, feiner, dein Körper harmonischer, deine Stimme musikalischer sein. Der durchschnittliche Menschentyp erhebe sich bis zum Niveau eines Aristoteles, Goethe und Marx. Und Trotzki fügte hinzu, und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen. Zitat Ende. Zugleich geht das utopische Denken der Bolschewiki, insbesondere über die Standards des 19. Jahrhunderts hinaus, als die Gewalt als Mittel der gesellschaftlichen Modernisierung und Transformation und der Preis tausender von Menschenleben, die der Modernisierungsprozess fordert, ausdrücklich legitimiert werden. Ich komme zu Punkt 6, die Vorherrschaft der negativen Utopien bzw. der Dystopien. Umgekehrt lässt sich freilich sagen, dass gerade das sozialistische Experiment der Bolschewiki nach der Oktoberrevolution von 1917 entscheidend zur Entstehung der negativen Utopie mit beigetragen hat. Angetreten, die ersten Schritte in Richtung auf das Reich der Freiheit einzuleiten, stellte sich bald heraus, dass die Masse der Bevölkerung zu bloßen Objekten gesellschaftlicher Planung herabgesetzt wurde. Deren Auswirkung auf das Individuum hat im Osten bereits 1920 Zamyat in Zwier und im Westen Huxleys Schöne Welt, Schöne Neue Welt 1932 und Orwells 1948 erschienen, in ihrer Grauenhaftigkeit auszumalen versucht. Im utopischen Szenario Samyatins gilt Individualität, die Spuren einer unverwechselbaren Persönlichkeit erkennen lässt, als Krankheit, der mit einer Gehirnoperation begegnet wird. Der Einzelne ist nichts weiter als eine von dem mathematisch vollkommenen Leben des einzigen Staates abgeleitete Größe. Der Name des Ich-Erzählers lautet dann auch D-503. In Schöne Neue Welt sorgen genetische Manipulationen dafür, dass dem Individuum jede Selbstständigkeit abgeht. Es ist auf den Status einer Zelle im Organismus des Ganzen reduziert. Und was in der klassischen Utopietradition einst als normativer Fluchtpunkt der Befreiung der Menschheit von Elend und Ausbeutung gedacht war, wird bei Orwell zu ihrem Verhängnis, zum Signum der Auslöschung alles Humanen. Zitat, wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft ausmalen wollen, lässt er den Protagonisten des Staates von 1984 sagen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der in ein Menschenantlitz tritt, immer und immer wieder, Zitat Ende. Ein anderer Grund für die Vorherrschaft der negativen Utopie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs besteht sicherlich in der wachsenden Diskrepanz zwischen der unentwickelten bzw. stagnierenden Verantwortungsfähigkeit der Menschen und dem wachsenden Niveau der Naturbeherrschung. Zwar ist die von den Utopisten erhoffte Entfaltung der Produktivkräfte auf höchstem wissenschaftlich-technischen Niveau erfolgt, aber diese Entwicklung wurde nicht durch die Existenz eines neuen Menschen begleitet, der fähig ist, die technischen Möglichkeiten an humane Zwecke zu binden. Dieses Auseinanderklaffen, so scheint es, erklärt die Paradoxie, meine Damen und Herren, dass gerade in dem Augenblick, wo der potenzielle Reichtum der Welt die Vision der politischen Utopien realisierbar erscheinen lässt, ihre Verwirklichung nicht als Erlösung, sondern als Albtraum empfunden. Ich komme zum Schluss, nämlich zum Punkt 7, hat die politische Utopie noch eine Zukunft? Gleichwohl signalisiert das sogenannte postutopische Zeitalter der Gegenwart nicht das Ende der positiven Utopien schlechthin, doch Skinners Futurum II, Huxleys Island und Kallenbachs Ökotopia in den 60er und 70er Jahren erschienen, verarbeiten den Realitätsschock, der von zwei Weltkriegen, den totalitären Systemen des Faschismus und des Stalinismus und dem erkennbaren Destruktionspotenzial der modernen Technik ausgehen in einer Weise, die eine deutliche Distanzierung von den positiven Utopien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts erkennen lassen. Bei allen Unterschieden ihrer utopischen Gegenwelten haben sie eines gemeinsam, die Abkopplung der Utopie von einem geschichtsphilosophischen Fortschrittsglauben, die radikale Dezentralisierung der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen sowie die Versöhnung der Technik mit der Natur, der eine rigorose Ethik des Konsumverzichts entspricht. Es muss unbedingt eben auch noch hinzugefügt werden, dass in den 70er Jahren die sogenannten Frauenutopien erheblich zur Erneuerung des utopischen Denkens beigetragen haben. Das ist sicherlich eines der bleibenden Verdienste der feministischen Bewegung, insbesondere der 70er und 80er Jahre. Es ist nicht falsch, wenn man feststellt, dass eine positive Utopie unter dem Damoklesschwert der realen Möglichkeit der Zerstörung der Menschheit nur noch dann glaubwürdig erscheint, wenn sie teilweise zu ihren Anfängen zurückkehrt, zum Geltungsanspruch der Raumutopie als eines regulativen Prinzips, das die Menschen zu motivieren sucht, mit ihren materiellen Ressourcen sparsam und ihren psychischen und geistigen Potenzialen solidarisch umzugehen. Im Unterschied zu den etatistischen Utopien der frühen Neuzeit freilich wird sie die Garantie individueller Privatheit und der Selbstentfaltung eines jeden Einzelnen zu einem unverzichtbaren Strukturelement ihres Entwurfs einer positiven Gegenwelt erheben müssen. Andererseits zeigen gerade die positiven Entwürfe Skinners, Huxleys und Kallenbachs, wie in einem Brennspiegel konzentriert, auch die Grenzen dieses postmateriellen Ansatzes auf. Die Möglichkeit einer positiven Utopie steht und fällt, so lässt sich nach einer über 450-jährigen neuzeitlichen Tradition seit Thomas Morus sagen, mit dem Aufweis einer Synthese, in der die individuelle Vernunft der Einzelnen ihr notwendiges Korrektiv in der kollektiven Vernunft einer solidarischen Gesellschaft und ihrer Institutionen hat und umgekehrt. Doch der Bann des Verhängnisses, in dessen Schatten die herrschende Linie des utopischen Denkens seit Morus steht, nämlich die Auslöschung des Einzelnen zugunsten der Ansprüche des Ganzen, wird durch die Hauptvertreter der positiven Utopie nach Orwell nicht gebrochen. Skinners utopisches Pilotprojekt Futurum II verfolgt das Ziel, mit sozialtechnologischen Methoden das aggressive Sozialverhalten der Menschen so zu ändern, dass sie dem Destruktionspotenzial der modernen Technik gewachsen sind. Der Preis für die Erreichung dieses Ziels ist freilich hoch. Er setzt die Bereitschaft eines jeden Einzelnen voraus, sich selber als Quasi-Objekt innerhalb einer behavioristischen Versuchsanlage der begrenzten Despotie von Sozialingenieuren zu unterwerfen. Huxleys Island-Utopie ist durch eine ähnliche anti-individualistische Stoßrichtung gekennzeichnet. Sie will, inspiriert vom Buddhismus, den Einzelnen von seiner Knechtschaft an das Ego erlösen. Die da angestrebte Befreiung aus dem Gefängnis des eigenen Ich gelingt freilich nur im Zustand mystischer Erfahrung, die die Einnahme von Drogen als Wirklichkeitsenthüller ausdrücklich mit einschließt. Und in Kallenbachs Ökotopia geht das naturreligiöse Ganzheitsdenken indianischen Mythen verpflichtet so weit, dass der Fotografie Eigenschaften der schwarzen Magie zugeschrieben werden, weil sie die Zeit einfriere und gegen die biologischen Gesetze von Wandel und Tod verstoße. Das Ich ist nichts anderes als das Derivat einer mystischen Naturgottheit, aus der es hervorging und in die es zurückkehren wird. Dennoch bedeuten das Scheitern der etatistischen Utopie, wie es in Samyatins Via, Huxleys Schöne Neue Welt und Orwells 1984 in klassischer Weise beschrieben wurde, und die erkennbaren Defizite postmaterieller Ansätze nicht, dass der Abschied von der Tradition der politischen Utopie unausweichlich wäre. Solange es Menschen gibt, die dem schrankenlosen Individualismus des Kriegs aller gegen alle, um Hobbes zu zitieren, das Leitbild einer solidarischen Gesellschaft gegenüberstellen, wird die politische Utopie auch eine Zukunft haben. Wie indes ihr orientierungsfähiges Muster aussehen könnte, das in authentischer Weise auf die Probleme der dritten industriellen Revolution reagiert, ist eine offene Frage. Über mögliche Antworten im Interesse des Überlebens der Menschheit nachzudenken, scheint mir eine Aufgabe zu sein, die mehr als ein nur akademisches Interesse verdient.